Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio. Herzlich willkommen zum Deep Red Radio Talk. An den Mikros begrüßen euch der Lunen, Benedikt, David, Udo und ich, der Tobe. Wir haben uns heute versammelt, um euch in unserer Schocktoberwoche ein paar Home-Entertainment-Tipps fürs Halloween-Wochenende, aber auch darüber hinaus schmackhaft zu machen. Dabei steht unsere Plauderrunde ganz im Zeichen der 70er Jahre, also der experimentellen Phase des Kinos, in der solche Werke wie Stanley Kubricks Clockwork Orange, Argento Suspiria oder Nicholas Roeg's Don't Look Now herauskamen. Und da wir für diese Eventwoche einiges hinter den Kulissen vorzubereiten hatten, baten wir euch um eure Hilfe. Sprich, ihr solltet euch aus einer Liste von 50 Titeln eure Top 15 der 70er Jahre heraussuchen. Und damit es nicht völlig aus dem Ruder läuft, haben wir uns wiederum für die 15 Titel mit den meisten Stimmen entschieden. Des Weiteren möchte ich noch erwähnen, dass wir uns aufgrund der Vielzahl an populären oder auch umstrittenen Werken und des möglichen Redebedarfs dazu entschlossen haben, diese Titel vom letzten bis zum ersten Platz im Fünferrhythmus zu besprechen, zu zerreißen oder in den höchsten Tönen zu loben, je nachdem, wie wir uns gerade fühlen. Sprich, euch erwartet nebst diesem Podcast auch noch zwei weitere Teile. Gut, und damit schließe ich jetzt erstmal die Einleitung ab und gebe die ersten fünf Titel in die Runde. Auf dem letzten Platz steht mit Nummer 15 Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von Dario Argento inszeniert. Max, kannst du uns da etwas eilen? Ja, also ich fand es erstmal spannend, dass aus den 50 Titeln, die ja du so über den Daumen zusammengestellt hattest, der einzige Regisseur, der doppelt vorhanden war, dann Argento rausgekommen ist. Das hätten die ja doch in eine ganz andere Richtung auch gehen können. Und ist vielleicht aber ganz gut, dass wir einerseits seinen erfolgreichsten Film haben, welchen, das verrate ich jetzt noch nicht, der kommt später, und andererseits seinen ersten. Das ist nämlich genau Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von 1970. Von den Rollen her, für mich die bekanntesten Namen, wahrscheinlich auch von weitestgehend für die Italo-Fans, Tony Musante, auch eher so ein alter Italo-Western-Recke, und Udo kann da vielleicht noch später was dann näher sagen, und für uns Deutsche Mario Adorf dann auf jeden Fall noch. Ja, Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe fällt in eine Phase, wie ja eigentlich auch der Titel schon sagt, als stilprägender Film für ein ganzes Genre irgendwo mit, nämlich auch als stilprägendes Mittel, den schwarzen Handschuh ins Spiel bringend. Und es geht natürlich aber auch um ein Tier, denn der Originaltitel ist, oder was heißt der Originaltitel, der englische Titel ist The Bird with the Crystal Plumage. Udo sagt dann was zum richtigen Originaltitel. Muss ich mir auch was anlesen. Ist auch der erste Teil der Tiertrilogie. Die zweiten sind dann halt noch Die neunschwänzige Katze und Vier Fliegen auf grauen Samt. Auch alle fast in einem Jahresrhythmus entstanden. Dario Argento hat ja quasi so ein Faible gehabt für thematische Trilogien. Da kam ja dann später noch ein bisschen mehr. Inhaltlich, wie ist der zu verorten? Was macht den Film aus? Ja, also auf den Inhalt wollen wir jetzt nicht großartig eingehen, sondern es war eher, dass ich habe den jetzt nochmal auf die Schnelle geschaut. Der war überraschend gut. Es wurde immer behauptet, oder es wurde eine Zeit lang, wurde der Film, glaube ich, in die Edgar Wallace-Richtung mit reingeschoben. Zu Unrecht, wie ich finde, weil der Film im Gegensatz zu den letzten Edgar Wallace-Streifen, die rauskamen, also vermeintlichen Edgar Wallace-Streifen, überhaupt gar nicht reinpassen würde, weil der einfach qualitativ zu gut ist, muss ich einfach mal so sagen. Es ist halt eigentlich ein typischer Dario Argento-Stoff. Es gibt einen vermeintlichen Täter, der sich, wo dann letztendlich am Ende rauskommt, er wird dann letztendlich eher der Held. Er wurde quasi zu Unrecht verdächtigt und hilft dann quasi der Polizei mit oder auf eigener Faust den Fall zu lösen, den Täter zu stellen. Quasi eine Prämisse, die Dario Argento sehr, sehr oft anwendet. Und man merkt dann halt zum Beispiel, wie wir vor uns eben gerade in kleiner Runde rausgefunden haben, dass zum Beispiel die Eröffnungssequenz von Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe fast identisch ist mit einer Szene aus Profondo Rosso. Und da kann man natürlich schon sagen, so schon in so früher Zeit sich selbst zu kopieren, ob das gut ist, wenn man die beiden Filme hintereinander guckt, wage ich jetzt zu bezweifeln, aber wie gesagt, Film war gute Unterhaltung, hätte ich nicht gedacht für die Zeit. Und das Einzige, was mich halt ein kleines bisschen gestört hat, war halt wirklich die Länge. Der war eindeutig, ganz blöd gesagt, zwei Monate zu lang. Naja, da würdest du vielleicht dann doch den Edgar Wallace-Film bevorzugen, denn dieser Film ist ja nicht der einzige, auch von Massimo Dall'Amano gibt es ja auch so einen italienischen Film, der auch verwurstet, als Edgar Wallace-Film rauskam. Das lag einfach daran, weil das ja alles italienisch-deutsche Koproduktionen waren, mit dem einmal mit Joachim Fuchsberger, hier mit Mario Adorf, die dann in einer sehr stark geschnittenen Fassung als Edgar Wallace-Filme auch anders synchronisiert rauskamen. Also dass die Qualität, die der Original-Argento-Film hat, die hatten die Edgar-Wallace-Filme gar nicht. Also in der deutsch synchronisierten Fassung und eben geschnitten, teilweise sogar umgestellt, deutlich kürzer. Also wir reden hier über mindestens 20, 25 Minuten, ich weiß jetzt nicht genau. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen, das sind wie zwei verschiedene Filme. Also deshalb ist übrigens auch Argentos Film bei uns, das ist ja jetzt inzwischen eine jüngere Angelegenheit, lange Zeit gar nicht so als der Giallo Beginn, und das ist ja, der ist ja rausgekommen zum, sagen wir mal, Beginn der Hofphase, nenne ich das jetzt mal. Er selber, Argento bezieht sich ja selber auf Mario Bava, ich weiß nicht, ob er dem Film gewidmet hat, aber er wird auf jeden Fall dort auch zitiert. Aber Bavas Filme, also das Mädchen, das zu viel wusste, und auch sein Nachfolgefilm, die sind ja 6-7 Jahre vorher schon entstanden. Das hat ja schon verhältnismäßig lange gedauert, bis dann wirklich diese Hofphase ab 1970 etwa losging. Und in diese Phase greift auch der Giallo, also auch der Argento-Film einmal richtig ein. Aber wie gesagt, nur in der Originalfassung. Und wer jetzt noch sich etwas tiefer einlesen will in das Geheimnis der schwarzen Handschuhe oder Argento allgemein, kann das natürlich in der Anatomie der Angst tun. Herausgeber Michael Flintrop, Markus Stiegelegger, ihr habt sicher schon mal davon gehört. Da werden ja alle Filme einzeln noch vielleicht etwas detaillierter besprochen, und dann gibt es noch eine Menge übergreifende Aufsätze zu Themen, die halt für Argentos Oeuvre interessant sind. Und damit gehen wir jetzt weiter. Zu Nummer 14, wenn die Gondeln Trauer tragen. Tja, den eröffne ich, weil dann gleich mal drei Leute hier sich draufstürzen. Ja, also auch hier der Originaltitel wichtig, Don't Look Back. Einfach mal, nein, Don't Look Now, Entschuldigung, ich verwechsel das immer. Ist aber in vielerlei Hinsicht ein sehr interessanter Film, denn er ist, natürlich spielt er, wie der deutsche Titel schon anspielt, natürlich in Venedig. Das ist ganz interessant, und ich finde auch, dass er von vielen Filmen, die in Venedig spielen, eigentlich am wenigsten der Sightseeing-Film ist. Er zeigt halt viel, er zeigt Venedig, wie es halt vielleicht für den Einheimischen eher ist. Also wenig Markusplatz und wenig Ein runtergekommenes Drecksloch. Ja, also schön in der Richtung. Feld, ja. Das finde ich sehr interessant. Und auch stimmungstechnisch gesehen ist er vielleicht sogar auch ein bisschen Trittbrettfahrer. Ich finde, die ganze Zeit beim Film habe ich immer an Roman Polanski denken müssen, irgendwie von der ganzen Stimmung her und von gewissen Ideen. Man sieht aber auch technisch, dass er sehr viel Kamera gemacht hat. Er ist Kameramann, Kameratechniker, auch bei großen Lehrmeistern konnte er quasi sich Wissen aneignen, und die Kamera finde ich auch sehr furios. Er macht auch viel Zeitlupe, Action-Szenen, obwohl es gar keine Action gibt in dem Film eigentlich, durch Zeitlupen. Und er hat eigentlich nicht nur auch vielleicht ein bisschen mal geklaut, sondern es wurde vielleicht auch geklaut, denn zum Beispiel der rote Mantel von der Tochter, die ja eines Unglücks quasi der ein Unglück widerfährt, der ist auch immer sehr prägend, taucht immer wieder im Film auf, was dann später auch bei, vielleicht nicht gewollt, aber auch Stil anders, aber bei Schindlers Liste bei Steven Spielberg auffiel. Und das sind so viele kleine Sachen, die einem auffallen bei dem Film. Und über das hinaus ist er einfach unfassbar spannend, finde ich. Ja. Übrigens, weil du Polanski sagst, eigentlich fällt mir jetzt gerade etwas auf, dass gar kein Polanski in der Top-15-Liste gelandet ist. Ne? Ich meine, da gibt's ja nun auch wirklich, weil du hast nämlich vollkommen recht, Polanski hat in den 60er Jahren, in späten 60er Jahren ja schon wirklich maßgebliche Horrorfilme rausgebracht. Das sind aber auch die meisten erst rausgekommen, und ja, in den 70ern war so eine Durchstrecke, wo nichts kam von Polanski. Und ich spiele ganz klar auch auf Rosemary's Baby an, ja, weil dieser Film... Der kam 69, da sozusagen genau ein Jahr rein. Und das, die Sache ist eben die, dass eben hier auch die Thematik der Hexerei so ein bisschen am Anfang mit in dem Film schwillt, bei Wenn die Gondeln Trauer tragen, aber letzten Endes in eine ganz andere Richtung geht. Was ja auch in dem ganzen Film das Konzept ist, dass es permanent in eine andere Richtung geht, als man denkt. Ja, die ganzen Polanski, auch der Mieter und sowas, das sind ja alles Sachen, die wirklich echte Vorläufer sind für das, worüber wir hier heute sprechen. Du hast vollkommen recht. Also, und auch, was bei Röcker zu merken ist, ist eben dieses, ich sag mal, Psychedelische. Das ist ja das, was ich an dem Film, der Film ist ja jetzt kein typischer Horrorfilm für den, ich sag mal, ich sag mal, den Alltagsgebrauch so ungefähr. Ne? Es gibt ja auch. In der letzten halben Stunde ist er ja quasi gar nicht mehr fassbar in dem Sinne, sondern geht ja vollkommen in eine Visualität hinein, die ja nicht mehr, ist ja nicht mehr nichts mehr real in dem Sinne. Du weißt ja gar nicht mehr, wo du bist. Das ändert sich aber auch immer. Du hast dann einmal diese Szene, wo er auf der Suche nach seiner Frau ist und diese klassische Musik eingespielt wird, ganz hektisch. Ja. Und dann gibt es wieder diese Sexszene zwischen Donald Sutherland und Julie Christie, die eigentlich fast, also ohne Geräusche, sondern nur mit Musik ist, also auch ganz anders gestaltet ist, trotz der Musik. Und natürlich dann am Ende, wo es eigentlich mehr so diese Spannungssequenzen sind, wo es eigentlich nur danach geht, was jetzt einmal um die Ecke und wieder irgendwas anderes. Mich erinnert der Rockfilm immer, ich bringe den immer zusammen, vielleicht liegt da jetzt falsch, jetzt komme ich leider nicht auf den richtigen Namen, vielleicht fällt jetzt eigentlich doch von Brian De Palma mit dieser schwarzen Frau, oder wie heißt der, ist der von Brian De Palma? Jetzt gehen wir mal lieber, jetzt bin ich jetzt nicht so auf dem Auto. Schlecht angedeutet und schlecht genau. Rausgegangen. Ja, guck gleich nochmal nach. Cut. Nee, der kam auch damals spannenderweise mit The Wicker Man als Double Feature in die englischen Kinos. Klingt fast ein bisschen, als hätten sie ein wenig verheizt in solchen Ramsch-Veranstaltungen, obwohl er ja mittlerweile in allen, nicht nur in unserer Liste, sondern in allen großen Listen und nicht nur in den britischen, die ganz vorderen Plätze belegt. Du hast die Sexszene angesprochen, das war ganz spannend. Der Film ist ja ganz viel in seinen Dialogen und alles sehr improvisiert. Da hat er sich ja sowieso nicht so sehr um die stringente Story gekümmert, sondern eher um seine Bilder. Und da hat dann die Christie und den Sutherland machen lassen. Außer bei der Sexszene, das war nämlich die erste Szene vom Drehtag. Die beiden müssen wohl tierisch aufgeregt gewesen sein und dann ging es erstmal einen ganzen Tag lang wild. Er und sein Kameramann haben da beide gefilmt und bis das alles im Kasten war, es ranken sich ja die Mythen, dass das eventuell richtige Hardcore gewesen sei, aber ich glaube, das hat man zu der Zeit in normalen Major-Kino nirgendwo betrieben, von daher ist das Blödsinn, solche Annahmen. Ja, also ich finde halt die Bildsprache einfach großartig und wir hatten das damals, als wir, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Udo, als wir zum Beispiel Stoker besprochen haben, wo ja viele so sagen, das ist ein genialer Film, scheiß auf die Story, weil die Bilder sind so gut und wir beide waren uns eigentlich der Meinung, der Film ist eigentlich scheiße, weil die Story so doof ist, das reißen auch die Bilder nicht raus und da hat man eigentlich als Beispiel, als gutes Gegenbeispiel genannt, also genau Don't Look Now, wenn die goldenen Trauer tragen, da passt's. Richtig. Da ist die Story wirklich hintergründig, aber auch nicht unwichtig, ne? Vor allem am Ende, das hat einen Clou, der gut ist und meiner Meinung nach. Es ist kein reiner Selbstzweck, überhaupt nicht. Ja. Das ist nämlich das Problem, dass abgedrehte Bilder nicht Selbstzweck sein dürfen. Okay. Gut, kommen wir von einem psychedelischen Horror-Drama zu etwas heitereren Sachen, und zwar zur Rocky Horror Picture Show auf Platz 13. Ja, ein Weltbestseller, könnte man sagen, immer noch, läuft in vielen Kinos regelmäßig immer noch weltweit mit Veranstaltungsbasis, sag ich mal, in Form von Dresscode und Ähnlichem und was man da alles mitbringen darf im Theater. Läuft auch in Kinos, also im Kino wie im Theater, wobei Richard O'Brien das Stück tatsächlich fürs Theater eigentlich mal abgesetzt hatte vor ein paar Jahren und wo es dann erst mittlerweile nicht mehr lief. Aber der Film nach wie vor läuft ständig, zu jedem Anlass dieser Film. Und der ist einfach, die Musik ist großartig, einfach toller Rock'n'Roll Musical Score. Und auch die völlig überdrehte Darstellung von allen überhaupt in diesem Film. Und natürlich auch dieser ganze Transvestiten-Charme dort und in dieser alten, gruftigen Festung, diese Anspielung auf die 50er Jahre und 40er, 30er Jahre Horrorfilme und Steve Reeves als Herkules und in Invisible Man und was ja auch immer wieder angesungen wird. Und das ist einfach eine großartige Stimmung und vor allen Dingen immer wieder in den Songs auch kleine Cameos, die einfach auch vom Text her wunderbar gefallen. Das ist eigentlich ein Alien-Film. Ja, es ist ja ein Science-Fiction-Gurke. Genau. Ja. Und auch nicht zu vergessen, ich merke das gleich mal ein, bitte auch mal die Fortsetzung schauen, Shock Treatment. Die ist nämlich auch nicht schlecht. Das ist keine Fortsetzung, ist ein Folgefilm, keine direkte Fortsetzung. Also für mich ist das tatsächlich nie ein Horrorfilm gewesen. Also wenn wir jetzt hier über diese Diskussion führen, für mich ist das ja eher ein aus der Zeit heraus ein Bruch mit Tabus gewesen. Und das ist, glaube ich, auch das, was bis heute so erfolgreich ist und was auch im Grunde genommen nie zu Ende gegangen ist. Es werden Männer- und Frauenrollen werden dort vertauscht. Es ist für mich die klassische Möglichkeit, um Sexualität, um Tabubrüche, Homosexualität, Travestie auf eine Bühne zu bringen, auf eine große Bühne zu bringen. Du machst ein bisschen Science-Fiction, du machst ein bisschen Horror, du machst ein bisschen alte Erinnerungen und kannst dadurch gegen echte Tabus und moralische Standards verstoßen. Es war einfach ein gesellschaftlicher Aufbruch. Für mich ist das nur das Äußere und das Innere ist dieser Tabubruch und das gefällt mir auch so und das funktioniert heute noch. Das ging mir ähnlich. Also beim Gucken musste ich sofort, ich habe jetzt gerade mal schnell nachgeguckt, an Pink Flamingos von John Waters denken, weil halt Tabubrüche oder halt diese Barrieren abbauen, die man hat, das ist ein Punk, wir reden dann noch von dieser quasi englischen Upper Class, die da so ein bisschen so aufs Korn genommen wird. Ist wie gesagt superklasse Film. Vor allem, wenn ihr mal Tim Curry in Schlank sehen wollt. Ja, wirklich. War ja im Grunde seine erste. Also es gibt ja zwei Rollen, die ihm auf quasi Rollen seines Lebens sind. Einmal die Rolle. Was ist Farbe der Magie und was noch? Ich rede jetzt von Rollen. Also sprich, Pennywise natürlich aus S und hier eben Frank die Rolle. Farmer. Genau. Also er wollte ja ursprünglich im deutschen Akzent den Frankfurter reden lassen, hat dann aber sich umentschieden. Könntet ihr euch eigentlich gut auch Mick Jagger in der Rolle vorstellen? Weil der war wohl dafür auch im Gespräch. Also gewesen. Mit der Visage schon. Also der hat ja auch so eine unglaublich große Klappe. Aber also er ist mir immer zu bekannt. Ich glaube, Tim Curry hat, Mick Jagger ist zu sehr Mick Jagger, zu sehr Rolling Stones. Das hätte mal mit dem Film geschadet. Ich bin froh, dass er es nicht gemacht hat. Tim Curry ist einfach eine Figur, die man vor allem mit diesem Film verbindet. Ich weiß, dass er auch ein Rocker ist. Ich weiß, aber er war nicht so bekannt. Und er ist auch heute, wird Tim Curry eher mit Rocky Horror Picture Show verbunden. Guck mal, Mick Jagger in den 70er Jahren, das war ja, Rolling Stones war da ja schon ultra. Aber das hätte sich vielleicht auch mit Meatloaf geschnitten oder was weiß ich was. Ja, Meatloaf war ja auch noch nicht so bekannt zu dem Zeitpunkt. Auch Meatloaf ist ja erst in dieser, als Sänger. Ja, der damals aber, das war ja auch dieser Song, den er hat in dem Film, der ist ja auch auf dem überhaupt erfolgreichsten Album, was er jemals hat. Ja. Das war das erste, das war Bad Out of Hell. Mhm. Das war ja ein Millionenalbum und das, da ist er ja auch wirklich erst groß geworden. Ja, viele. Also gerade, ich habe zum Beispiel, als ich den Film erst später überhaupt begriffen, dass Susan Sarandon da die weibliche Hauptrolle spielt. Die habe ich ja immer erst von den späteren Filmen gekannt, bis ich begriffen habe, hey, Moment, die hat damals schon Rocky Horror Picture Show mitgespielt, da kann ich den Film schon ewig, aber mit Susan Sarandon habe ich den nicht zusammengebracht. Die Rocky Horror Picture Show ist irgendwie größer als die Leute, die da mitspielen. Und das ist auch irgendwo auch wieder etwas, was ich an dem Film schätze. Übrigens, zur Wiederholung, ich meinte vorhin den Film Obsession, Schwarzer Engel von Brian De Palma. Und das meine ich ernst. Er hat mich immer, die beiden Filme habe ich immer zusammengebracht. Den Wenn die Gondeln Trauer tragen und den Schwarzer Engel. Das hatte für mich irgendwo so mit dieser Suche nach der Frau und mit diesem Verschwinden, da sah ich immer parallel. Jetzt nicht in der Optik, aber thematisch. Okay. Gut. Dann schließen wir das jetzt soweit ab mit der Rocky Horror Picture Show. Guckt ihn euch an. Der ist eigentlich ein Film für die ganze Familie. Und schaut ihn euch mit dem Regelwerk an. Schaut im Internet vorher, was an welcher Stelle gemacht werden muss. Schaut, ob der in irgendeinem Theater bei euch in der Nähe läuft. Die Inszenierungen sind in der Regel eigentlich alle sehr, sehr gut. Gut. Voodoo, Schreckensinsel der Zombie. Da geben wir ab an den Udo. Naja, sagen wir mal so. Ist ja irgendwo so eine Art auch Neubeginn. Heißt Zombie 2, deshalb, weil ja bekanntlich Zombie vom Nero ja schon lange existiert, da gibt es ja schon mehrere Fassungen davor, aber Zombie 2 ist natürlich trotzdem etwas anderes, denn Lucio Fulci hat damit die, ich sag's jetzt mal so, Horrorphase des italienischen Kinos eingeläutet. Es gab schon ein paar Vorläufer im Kannibalenkino, aber so richtig die Splatter-Ebene des italienischen Kinos wurde durch Voodoo, also durch Voodoo oder Zombie 2, wie er im Original heißt, erst eröffnet. Und ja, der Film lebt ja schon von der ersten Sekunde an, von der Musik von Fabio Frizzi, dann diese Szenerie da in New York und dann gibt's ja diese berühmte Szene mit dem unterirdischen Kampf mit dem Hai und dann, es ist ja auch so eine Mischung, ich sag mal, was mir an dem Film sehr gut gefällt ist, er geht auch nochmal zurück auf dieses I Walked with a Zombie von 1943 oder 44, also von diesem Ur-Zombie-Film, der ja diese alten, diese langsamen Läufer, diese Untoten oder was ich, nicht Lebenden, die sozusagen aufgrund afrikanischer alter Gesetze sozusagen auf der Erde wandeln. Das ist ja alles etwas, was in seinem Film schon vorkommt. Auch auf dieser Insel, das hat noch was mit alten Regeln zu tun. Dann gibt es diese modernen Zombies, die dann hinterher auch über die New Yorker Brücke laufen. Das ist so eine Kombination und das ist aus meiner Sicht eigenständig. Er hat zwar diese Vorbilder, aber das, was er dort gemacht hat, ist schon neu und war ja auch für ihn der Beginn. Danach kommt ja dann ein Zombie hing am Glockenseil und danach Jenseits, also Jenseits oder Laldida, wie er im Original heißt. Das ist ja auch für ihn so der Beginn einer Trilogie gewesen oder mehrerer Filme. Und für mich ist dieser Zombie 2 auch, ich mag ihn einfach wegen dieser Atmosphäre. Er vermischt ganz viel und ist dadurch auch mit diesem italienischen Splatter-Inhalt sehr eigenständige Arbeit. Das Einzige, was man bemängeln könnte, ich hatte mir die Fassung von CMV angeschaut und da hat man, es gibt da quasi eine geschnittene Szene drin, und warum die rausgeschnitten hat, wahrscheinlich nur aus Längengründen, und zwar, wo der Journalist seinen Auftrag bekommt von seinem Chef, der gespielt wird von Lucio Fulci, und dass man da eine völlige Bananensynchron drüber gesetzt hat, über diese quasi 90 Sekunden, die da fehlen. Als ob man Leute einfach von der Straße geholt hat, so hier sprich mal schnell ein, es hat weder vorne noch hinten hingehauen, weil dann sofort dieser krasse Wechsel kommt mit dem Originalmaterial, was in den 70ern quasi wirklich von hochprofessionellen Schauspielern eingesprochen wurde, wo man sofort merkt, so, ach, da ist Bass dahinter, da ist eine Wirkung dahinter. Also das hat ein bisschen geärgert, da hätte man lieber den ganzen Krempel rauslassen sollen und dann das lieber. Dazu gibt es so eine witzige Story. Ich habe den Film zufälligerweise vor einem Jahr in Nürnberg 35 mm gesehen und da gibt es natürlich dieses Szene auch, die nicht synchronisiert wurde und die wurde damals live synchronisiert vor Publikum. Das heißt, drei, die den von der Buyo Omega, muss man sagen, das ist eine wunderbare Gruppe, die in Gelsenkirchen sitzt und am Wochenende immer super Filme rausbringt. Das ist, ich habe es noch nie geschafft, da hinzukommen, weil Gelsenkirchen ja von hier ziemlich weit weg ist. Und die haben sich dahingestellt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt die Live-Synchro. Und während genau diese Sekunden liefen, die du gerade gesagt hast, wo ja Fulci ja selber spielt, das ist ja in der, selbst zu sehen, der spielt ja den Typen, ne? Fulci tritt ja oft in seinen Filmen auf, da synchronisierten die das live, das war sehr witzig. Jetzt weißt du auch, wo du deine Tonspur hast. Ich kenne ihn ansonsten nur in Original und da ist er natürlich auch original besprochen. Ja, genau. Also bist du ganz froh, dass Enzo Di Castellari, der ursprünglich der Regisseur für Zombie sein sollte, abgelehnt hatte und seinen Kumpel Lucio Fulci vorgeschlagen hat damals? Ja, ich kann mir das auch sonst wäre es ein Actionfilm geworden wahrscheinlich. Nee. Castellari hat ja in der Zeit diese Weiße Hai-Epigonen gemacht, da kommen wir ja noch hin, der hat ja genau parallel gemacht, das war auch, ist auch mit viel Handarbeit, hat auch so seine eigenen Sachen, aber das wäre, ist für mich eine ganz andere Richtung und Castellari ist ja danach dann in diese futuristische Mad Max Schiene gewechselt, da hat er ja dann auch drei oder zwei Filme gemacht und es gibt noch einen dritten, der nicht von ihm ist. Und das wäre sehr schade gewesen. Also ich sag mal so, da hätte dieses, also Fulci jetzt auf diese, ich sage jetzt mal, auf seine Zombie-Ebene, Untoten-Ebene oder Untoten-Trilogie und Castellari, der jetzt noch so ein bisschen Weißer Hai, da gibt's zwei, also einer mit, also einmal mit so einem Monster-Hai und einmal hier mit unserem guten alten Django-Darsteller Franco Nero als knallharter Haijäger, also diese zwei Filme, die hat er sozusagen parallel gemacht, das finde ich sehr viel passender zu Castellari, der danach dann eben in diese Mad Max Schiene auch wieder sehr eigenständig gegangen ist, also es wäre schade drum gewesen, weil sie beide doch ganz italienisch eigene Beiträge zu etwas geleistet haben, was sonst zu sehr im Ungefähren verlaufen wäre. Gut, und damit kommen wir zum Platz 11 und quasi den letzten Film für diesen Pod. Sind schon weit über der Zeit. Und zwar A Clockwork Orange. Wir haben schon vor uns kurz, wie denn der Film in diese Liste gerutscht ist. Gut, im Nachhinein kann man natürlich auch sagen, wie ist denn, wenn die Gondeln Trauer tragen, in die Liste gerutscht. Weil es letztendlich, ich brauche nicht immer den fantastischen Horror. Manchmal ist einfach der menschliche Horror doch wesentlich schlimmer und gefährlicher. Und A Clockwork Orange ist da wirklich ein Paradebeispiel von Stanley Kubrick inszeniert. Und ja, ist eigentlich schon fast eine, naja, fast schon ein Anti-Utopie, die da quasi zelebriert wird. Und ich gebe jetzt einfach mal in den Raum. Was sagt ihr? Platz 11, Clockwork Orange. Ja, sehe ich auf alle Fälle ähnlich wie du. Also für mich ist The Clockwork Orange eigentlich schon immer ein wirklich großartiger Film gewesen, den ich in meiner ganz persönlichen der Top Ten, sage ich mal, immer ganz weit oben auch handle, weil du, wie du schon sagtest, ist einfach eine, so eine postapokalyptische Abhandlung. Es ist einfach eine unheimliche Art auch von Sozialkritik, die halt ja gerade Stanley Kubrick eigentlich an allem irgendwo bringt, ohne dass er irgendwo was bevorzugt. Also quasi kritisiert ja auf der einen Seite eben die Gewalt unter der Jugend, auf der anderen Seite natürlich auch diese völlig fehllaufende Motivation von den Oberen dagegen anzustemmen, weil es ja einfach am Ende nichts bringt und er ja am Ende dann trotzdem wieder in seine Phase verfällt. Also hier muss ich sagen, es ist wirklich auch von der Musik her, von den Schauspielern auch her, also Malcolm McDowell, großartige Rolle, die Rolle seines Lebens, dann, die er danach ja nie wieder auch nur im Ansatz irgendwo bringen konnte, vielleicht noch bei Caligula, wenn man so möchte, von der Qualität des Schauspiels her. Ja, er trauert ja auch hinterher, dass Stanley Kubrick sich nie wieder bei ihm gemeldet hat, obwohl er da wahrscheinlich gefühlt doch, 3 Jahre neben den Telefon saß und die waren ja dicke Buddies, aber das ist ja, das ging ja jedem Schauspieler so. Das außer Jack Nicholson, mit dem hat er noch eine lange Freundschaft gehabt, Kubrick, aber ansonsten, aber es hat er ja auch, du spielst ja auf die Dokumentation an, Life in Pictures, wo das McDowell ganz klar sagt, die haben einmal Schach zusammen gespielt und dachte, die sind Buddies fürs Leben, aber Kubrick war halt jemand, der hat sich schon sehr genau ausgesucht, mit wem er noch länger korrespondieren möchte und mit wem nicht. Und nochmal auf die Musik ansprechen, das ist auch ganz typisch für Kubrick wieder, gerade bei 2001 vielleicht am prägnantesten und natürlich auch bei Clockwork Orange, dass die klassische Musik eine sehr große Rolle spielt und gerade in sexuellen oder auch in Gewaltszenen sehr ästhetisch quasi die beiden verschiedenen Themen quasi zutage bringt mit wunderbaren inszenatorischen Mitteln. 74 Takes hat die finale Szene gebraucht, oder besser gesagt, hat er gebraucht, bis sie ihm gereicht hatte. Das kann ich mir schon vorstellen, dass auch viele Schauspieler nicht so gut am Ende mit ihm mehr dann befreundet waren. Ja, aber gut, aber ich denke, da kann Duval noch was dazu erzählen. Aber ich denke mal halt schon, in Kubrick ist das, was sozusagen ein Kinski für die Schauspielerei ist, ein Kubrick für die Regie. Also denke ich so, also wenn ich da so an Shining und an die Hauptdarstellerin denke, was sie da durchmachen musste und sie... Ja, aber ich denke, dass Kinski wesentlich weniger Manieren hatte. Würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Ja, aber er hat dafür dann wirklich das absolute Maximum aus einer Rolle geholt. Das darf man halt auch nicht vergessen. So. Ja, aber das sagt halt auch Werner Herzog. Auch wenn er sagt, dass Kinski in Beidreharbeiten ein Arschloch war, aber was dann letztendlich rausgeholt wurde... Das war aber auch einer der größten Vorwürfe von King an Kubrick, was Shining angeht. Denn da gibt es ja viele, dass was auch immer er da aus der Shelley Duvall rausgeholt hat, dass King sie sowas von als fehlbesetzt und wie auch die Rolle interpretiert wurde, ansah. Das hatte halt zumindest nichts mehr viel mit der taffen Frau aus der Romanvorlage zu tun. Also wie gesagt, Shining wird dann wahrscheinlich eher mal Gegenstand werden, dann im nächsten Jahr zum quasi den 80er Jahre, die wir dann anpeilen. Und ja, also wie gesagt, Clockwork Orange, muss man nichts zu sagen, angucken, Pflichtprogramm. Und damit schließen wir ab und wir hören uns demnächst.